Band 2, Kapitel 28 von Julian der Abtrünnige. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Ralf Stegelmeier, Lübbecke. Julian der Abtrünnige von Felix Dahn. Band 2, Kapitel 28. Ich schreibe dies viele Wochen später aus Paris. Lutetia Parisiorum heißt das kleine Nest, das ursprünglich auf eine Insel der Seine beschränkt, allmählich auch auf beiden Ufern des Flusses einige Häuslein, ja auf dem Südufer sogar schon ein paar Straßen erwachen sah. Hier, auf dem Südufer, liegt auch das stattliche Palatium, das schon der Vater des großen Konstantin erbaut hat, mit allem Zubehör von warmen und kalten Bädern, umgeben von einem weiten, hainartigen Garten. Hart östlich zieht an dem Palast die große Legionenstraße vorbei, die auf zwei schmalen Holzbrücken vom Nordufer über die schmale Insel und auf das Südufer führt. Besonders sicher scheint sich aber der Herrscher nicht gefühlt zu haben in dem neuen Bau, denn er hat ihn mit hohen Mauern umgeben und den einzigen Zugang sowohl in den Vorhof wie in das Palatium selbst mit je einer starken Eisentüre gesperrt. Die Umgebung des Städtleins ist übrigens nicht ganz ohne Reiz. Mannigfach gewunden schlängelt sich der Strom und ringsum rauschen dichte Wälder. Erbaut sind die Häuser aus einem weichen, leicht gestaltbaren Ton oder Lehm, der dann in der Luft rasch hart werden soll. Ich wählte das unansehnliche, schmutzige Nest, andere Gallische sind viel reicher, zum Winterquartier wegen der Sicherheit gegen Angriffe der Barbaren, die noch immer im Land umherschwärmen. Die hoch ummauerte Inselfeste ist leicht zu verteidigen, auch mit geringer Mannschaft. Und dann wegen der Lage in der Nähe sowohl der Alamannen als der Franken, um im Frühjahr nach meiner Wahl jene oder diese rasch angreifen zu können. Frech sind sie, diese freien Franken, sehr frech. Mitten im Winter wagte ein Haufe von 1000 Mansaliern einen Plünderungszug über Köln und Jülich bis Reims. Auf dem Rückweg, von mir verfolgt, warfen sie sich in zwei unserer alten verlassenen Lagerschanzen an der Maas und wehrten sich hier 54 Tage, bis sie der Hunger zur Ergebung zwang. Ihre Hoffnung war gewesen, über den gefrorenen Fluss zu entkommen, aber ich ließ von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang ununterbrochen Kähne auf dem Flusse kreuzen, die Eisbildung zu verhindern. Wohl wollten meine Illyrer diesen seltsamen Dienst weigern, aber als ich selbst in eins der Boote sprang und so lang das Ruder führte, bis mir nach Mitternacht ein Ohr erfror, da schämten sie sich und gehorchten. Was so ein Cäsar nicht alles lernen, ein Philosoph nicht alles verrichten muss, wer mir Nikomedia vom Rudern in Eiswasser gesprochen hätte. Aber auch, wer mir im Kloster Hagion von dem Glücke gesprochen hätte, das ich jetzt in den Armen meiner Helena finde. O Lysias, du musst endlich zu mir kommen, schon um Zeuge solchen Glücks zu sein. Wie kann ein Mann jemals ein Weib nach dem ersten Weibe lieben? Lieben, das ist Ewigkeit. Das ist eine Gnade, die Aphrodite Urania einmal gewährt und nicht wieder. Hätte ich das unsagbare Glück, Helena zu überleben, nie könnte ich doch ein ander Weib berühren. Du errätst aus diesen glühenden Worten, dass wir vereinigt sind. Ja, ich habe Freund Serapio den vertrauensreichen Ehrenauftrag erteilt, meine Gattin mit gehöriger Bedeckung zu Vienne abzuholen und sicher nach Paris zu geleiten, wo sie in dem kleinen Palatium ganz gut untergebracht ist. Ich ließ den vorgefundenen hübschen Garten, immer grüne Sträucher, ferner Reben und sogar Feigen, wenn mit Stroh zugedeckt, erfrieren nicht immer hier im Winter. Noch erweitern. Ich stellte die verfallene Wasserleitung und die Wärmeleitung für die Bäder her. Mein liebes, nur allzu zartes Weib wird, denke ich, einen Winter in dieser barbarischen Stadt der Pariser doch ohne allzu viel Beschwerden überdauern. Schöne Götterbilder aus Marmor und Erz stehen zahlreich im Garten um uns her. Die fromme Verfolgung hat diesen abgelegenen seine Winkel noch nicht durchstöbert. Merkwürdig ist, wie meine scheue Frau, die sich vor Männern ängstlich in sich zusammenschließt, für diesen Bataver so offen, so mitteilsam ist. Er erweckt Vertrauen, das ist wahr, und die Hauptsache ist, sie hat die Ahnung für das Reine in dem Mann. Ich bin überzeugt, dieser kraftstrotzende Germane mit seinen 33 Jahren, von denen er mehr als die Hälfte in dem Pfuhl der Laster, das heißt, abgesehen vom Kloster Hagion, in den größten Städten unseres Reichs verlebt hat, ist so keusch wie ich. Sie fühlt das. Sie hält viel auf ihn. Neulich, vor dem Einschlafen, sprach sie zu mir: Nicht wahr? Der Franke hat versprochen, nie mehr gegen dich zu kämpfen? Oh, das ist eine große Beruhigung. Glaubst du, er ist mir überlegen? Fragte ich, nicht ohne leisen Groll. Das nicht, aber er ist so viel ruhiger, in sich geschlossener als du. Du bist, Jovian sagte es gestern, du bist zu geistreich. Kann man wirklich auch allzu geistreich sein? O mein Lehrer, was ist die wichtigste, die unentbehrlichste Eigenschaft für einen Cäsar, wenigstens für einen Cäsar des Konstantius? Nicht Geist, wahrlich, die geistloseste der Tugenden, die Geduld. 5 Monate sind nun verstrichen seit jenem heißen Augusttag. Dass ich auf irgendein Wort der Anerkennung wartete von dem Imperator, wirst du verzeihlich finden. Bis heute kam noch keins. Ich musste aber schon wiederholt, zu seinem Geburtstag und zum Tag seines Regierungsantritts, Lobreden auf Konstantius verfassen und bevor ich sie sprechen durfte, die Handschrift einsenden zur Prüfung, ob er auch genug darin gelobt sei. Nein, es sei nicht genug, schrieb mir sie zurücksendend ein Hofeunuch, ein echter Professor der Schmeichelkunst, und er bemerkte am Rande, ich habe ja vergessen zu rühmen, dass der Augustus niemals öffentlich sich die Nase schneuze noch ausspucke. Und dass er nie vor dem Volk anderswohin als geradeaus blicke und dass er nie lache, ausgenommen ein heiliges Lächeln über Kirchenbauten. Und dabei schreibt mir Ammian, vorsichtig, in Geheimschrift, er ist schrecklicher als Caligula, Domitian und Commodus. Und den muss ich loben, lobe ich. Ach, wird es mir zu ekelhaft, schreibe ich mitten hinein in die Rede einige Hexameter aus der Ilias, die sind immer und überall schön. 14 Tage später. Eine Freude, Lysias, eine Freude, fast so stolz wie der Sieg bei Straßburg selbst. Ammian, der Wackere, wünscht mir Glück und schickt mir, in Abschrift wenigstens eines Satzes, was er über mich und meine Siege in sein Geschichtswerk aufnehmen wird. Nicht aus dem Kriegszelt, aus den stillen Schatten der Akademie plötzlich auf das Schlachtfeld gerissen, hat dieser Jüngling die Germanen niedergeworfen, den Rhein gebändigt und der kampfschnaubenden Könige Blut vergossen oder sie in Ketten geschlagen. Horch, das klingt wie Tuba-Ton der Weltgeschichte, der Unsterblichkeit. In gierigen Zügen saug ich's ein. 20 Tage später. Aber er, der Imperator, mein Schwager, für den ich die Schlacht und Gallien gewann, noch immer nicht ein Wort. Dankbarkeit ist nicht die Schwäche der Herrscher, im Gegenteil. Was meldet Philippus vom Hofe? Das Siegerlein, nennen mich spöttisch die Eunuchen, weil ich nun ihm wirklich, so oft ich schrieb, von Siegen zu melden hatte. Ja, viel Ärgeres. Während Konstantius in dieser Zeit rechtmäßige Erfolge gegen Sarmaten am Ister davontrug, was tat er? In den amtlichen Berichten, die er nach seiner Rückkehr aus dem Palatium zu Mailand in alle Provinzen entsendet, von Lorbeerzweigen sind die Rollen umwunden, welche die Statthalter in den Provinzhauptstädten öffentlich verlesen müssen. Lügt er amtlich, er habe, er in Person, ein Heer der Perser am Tigris geschlagen. Er war an jenem Tage zu Byzanz. Er habe in der vordersten Reihe gefochten. Er habe den um Gnade flehenden König der Armenier von seinem Fußfall erhoben. Ja, in unser Lager zu Paris gelangte, durch Versehen, ein Bericht für andere Heere und Provinzen bestimmt. Ich hatte aber dann die Verbreitung nicht verhindern dürfen bei Todesstrafe, so lächerlich er den Herrscher machte. Er, Konstantius, habe unsere Aufstellung bei Straßburg geordnet. Er sei unter den Cornuti gestanden, er habe die Reiter der Barbaren kopfüber in die Flucht geschlagen. Ihm sei am Abend der Schlacht der gefangene Knodomar vorgeführt worden. 40 Tagereisen war Konstantius an jenem Abend fern von Knodomar. Ich kam dazu, wie die Cornuti in den Straßen von Paris und bei ihren Wachtfeuern jenseit der Seine die Primani diese Dinge sich vorlasen, unter solchen Schmähungen auf den Lügenimperator, unter solchen Verherrlichungen meiner, dass ich schleunig den Soldatenmantel über dem Kopf zusammenschlug, davoneilte und die Lügenberichte unter der Hand an mich bringen ließ, sie nach Mailand zurückzuschicken. Schon wieder schlug, vereinzelnd, der wahnsinnige, der frevelschwere, der schreckliche Ruf an mein Ohr. Magde Juliane Imperator. Das klingt wie Frohlocken der Furien über Eidbruch. Ach, Constantius ist schwer zu ertragen. Die Provinz Gallien von den Barbaren zu befreien ist mir gelungen. Jetzt muss ich sie aus ihrer tieferen Not erretten, aus ihrer Finanznot. Die Provinzialen verzweifeln. Und nun schickte mir der Augustus seinen Geheimschreiber Gaudentius als außerordentlichen Oberfinanzverwalter, um die neu gewonnene Provinz neu zu besteuern. Dieser Blutsauger verlangte fortab verdoppelte Kopf- und Grundsteuer. Ich, der Feldherr, warf seine Rechnungen zornig auf den Boden und erklärte, ich, der Feldherr, ich brauche gar nicht so viel Geld und Soldaten, als er mir aufdringen wolle. Das ist, glaube ich, neu in der Weltgeschichte. Darauf erhielt ich einen feierlichen Verweis vom Imperator, sein erstes Wort an mich seit Straßburg, weil ich meine Zuständigkeit überschritten. Doch erreichte ich, dass mir die Provinz Belgica gleichsam als Versuchsfeld allein zur Steuererhebung überwiesen ward. Ich setzte die Kopfsteuer von 24 auf 7 Goldstücke herab und die Folge meines gerechten Verfahrens war, dass alle Steuern noch vor der Fälligkeit bezahlt wurden. Die Bürger von BOW widmeten mir einen goldenen Rebenkranz. Ich ließ ihn einschmelzen und den Erlös unter jenen Armen verteilen, die früher aus den nun geschlossenen Göttertempeln gespeist wurden. Ende von Band 2, Kapitel 28.